1. Jesus begab sich jedoch auf den Oberg. 2. Am frühen Morgen erschien ernüt im Tempel, wo sich das gesamte Volk bei im Versammelte, setzte sich nieder und begann, es zu lehren. 3. Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten jedoch ein Frau zu ihm, die beim Gebrauch ertappt worden war. 4. Sie stellten sie vor Jesus und sagten, Meister, dies Frau wird auf frischer Tat beim Gebrauch ergriffen. 5. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, solche Frauen zu steinigen, was sagst du nun dazu? 6. Die sagten sie, amin auf die Probe zu stellen und einen Anklagepunkt gegen ihn zu finden. Jesus jedoch buckte sich und schrieb mit dem Finger auf den Boden. 7. Als sie jedoch beharrlich weiterfragten, richtete sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch one Sunday ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. 8. Danach buckte sich ernüt und schrieb auf den Boden. 9. Als sie dies horten, gingen sie eine nach dem anderen hinaus, beginnend mit den Ältesten, so dass Jesus allein mit der Frau zurückblieb, die noch immer dort stand. 10. Jesus richtet sich daraufhin auf und fragte sie, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? 11. Sie antwortet, niemand, Herr. Jesus sagt zu dann verurteile euch ich dich nicht, gehr und sündige von nunnen nicht mehr. 12. Jesus sprach ernüt zu ihnen und erklärt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird niemals in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens besitzen. 13. Daraufhin sagten die Pharisäer zu ihm, du legst zunis über dich selbst ab, dein zunis ist nicht glaubwürdig. 14. Jesus erwidert ihnen, auch wenn ich über mich selbst zunis ablege, ist mein zunis wahr, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Hingen wist nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. 15. Oteilt nach menschlichen Maßstaben, ich jedoch richter niemanden. 16. Und wenn ich richter, ist mein Urteil wahrhaftig, weil ich nicht allein bin, sondern der mich gesandt hat, ist mit mir. 17. Es steht sogar in eurem Gesetz geschrieben, dass das zunis zweier Personen gültig ist. 18. Ich selbst bin mein Sage, und der Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Sage. 19. Daraufhin fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Jesus antwortet, kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn mich kennen würdet auch meinen Vater kennen. 20. Dies Wort sprach im Schatzhaus, waren im Tempel lehrt, und niemand ergriff in, die sein Stand noch nicht gekommen war. 21. Sagt ernüt zu ihnen, ich gehe fort, und werdet mich suchen, doch werdet in eure Sunde sterben. Wohin ich gehe, dorthin konnte nicht kommen. 22. Die Juden fragten daraufhin, will sich etwa selbst toten, wenn sagt, wohin ich gehe, dorthin konnte nicht kommen. 23. Erwidert ihnen, seid von unten, ich bin von oben. Gehort zu dieser Welt, ich gehor nicht zu dieser Welt. 24. Die Schalb habe ich euch gesagt, dass in euren Sünden sterben werdet, denn wenn nicht glaubt, dass ich es bin, werdet in euren Sünden sterben. 25. Daraufhin fragten sie ihn, wer bist du? Jesus erwidert ihnen, dass ihnen zu nachs das mitteilen will, was ihnen zu sagen habe. 26. Ich habe viel über euch zu sagen und zu richten, doch der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich spreche nur das in die Welt, was ich von ihm gehört habe. 27. Sie verstanden jedoch nicht, dass von seinem Vater sprach. 28. Jesus sagt daraufhin, wenn den Menschen sein erhört hat, werdet auch kennen, dass ich es bin und dass ich nicht aus eigener Initiative Tuesday, sondern so sprech, wie es mich der Vater gelehrt hat. 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, hat mich nicht allein gelassen, weil ich stets das Tuesday, was ihm gefolgt. 30. Als dies sagt, begannen wir, und in zu glauben. 31. Jesus sagt zu den Juden, die ihn glaubten, wenn er an meinem Wort festhaltet, seid er wirklich mein Jünger. 32. Und er werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. 33. Sie erwerdeten ihm, du sind Abrahams Nachkommen und wären niemals Sklaven. Von jemandem. Why kannst du sagen, sollt frei werden? 34. Jesus antwortet ihnen, Wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde begeht, ist ein Sklave der Sünde. 35. Ein Sklave hat jedoch keinen dauerhaften Platz im Haus, warin der Sohn für immer bleibt. 36. Wenn euch also der Sohn befreit, werdet ihr tatsächlich frei sein. 37. Ich weiß, dass Abrahams Nachkommen seid, denn ich versucht mich zu töten, weil mein Wort in euch keinen Raum findet. 38. Ich spreche, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und tat, was von eurem Vater gehört hat. 39. Sie erwiderten ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagt zu ihnen, wenn Abrahams Kinder seid, dann vollbringt euch die Taten Abrahams. 40. Doch nun versucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Abraham hat so etwas nicht getan. 41. Vollbringt die Taten eures Vaters. Sie sagten zu ihm, wir sind nicht aus unzucht geboren, wir haben nur einen Vater, nämlich Gott. 42. Jesus erwidert ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Ich bin nicht aus eigenem Antrieb gekommen, sondern hat mich gesandt. 43. Warum verstet mein Reden nicht? Weil mein Wort nicht ertragen konnte. 44. Hat den Teufel zum Vater und die Begierden eures Vaters wollt erfüllen. Wo von Anfang an ein Mörder und stand nicht in der Wahrheit, weil kein Wahrheit in ihm ist. Wenn lugt, spricht aus seinem eigenen Wesen, denn ist ein Lugner und der Vater der Lüge. 45. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, glaubt mir nicht. 46. Wer von euch kann mich eine Sünde überführen? Wenn ich die Wahrheit spreche, warum glaubt mir dann nicht? 47. Wer aus Gott ist, hört die Wort Gottes. Deshalb hört sie nicht, weil nicht aus Gott seid. 48. Die Juden begannen und sagten zu ihm, sagen wir nicht zu recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämonist. 49. Jesus antwortet, ich habe keinen Dämon, sondern ich meinen Vater, und verunet mich 50. Ich such jedoch nicht meinen eigenen Ruhm. Es gibt einen, der da versorgt und der rich tät. 51. Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, werde den Tod niemals in euch sehen. 52. Die Juden sagten zu ihm, nun sind wir sicher, dass du einen Dämonist. Abraham ist gestorben und die Propheten auch, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, werde den Tod niemals in euch schmecken. 53. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Auch die Propheten sind gestorben. Was behauptest du denn von dir selbst? 54. Jesus antwortet, wenn ich mich selbst ruhm, ist mein Ruhm bedeutungslos, es ist mein Vater, der mich ruhmt, von dem sagt, ist unser Gott. 55. Und hat ihn nicht erkannt, ich aber kennen. Wenn ich behaupten würde, ihn nicht zu kennen, wäre ich ein Lügner, genau wie 56. Euer Vater Abraham jubelt, weil meinen Tag sehen sollte, und sah ihn und freut sich. 57. Daraufhin sagten die Juden zu ihm, du bist noch kein 50 Jahre alt, und du willst Abraham gesehen haben. 58. Jesus erwidert ihnen, Wahrlich, ich sage euch, Abraham existiert, bin ich. 59. Daraufhin hoben sie Stein auf, im in zu bewerfen, Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel.